ein bisschen was Besseres in die Welt bringen als das, was es schon gibt. Also Nachdruck auf das, was man vielleicht unternehmerisches Konzept nennen kann oder Entrepreneurial Design. Das arbeiten wir hier aus. Die Grundfigur ist, dass wir Gäste haben und Teilnehmer hier haben, die an so etwas arbeiten. Das hat zwei Vorteile. Einmal, sie verstehen ein bisschen, was das für eine Mühe ist, von der Anfangsidee ein wirklich gutes Konzept auszuarbeiten. Und zweitens ist es so, wenn man selber an einem Konzept arbeitet, dann will man nicht, dass das anderen einfach nachmachen, sondern sein eigenes Konzept ausarbeiten. Die Gefahr ist also etwas geringer, dass das dann von anderen imitiert wird. Da wir im Internet sind, begrüße unsere Zuschauer im Internet, ist das ein Problem. Das heißt, wir müssen immer eine Auswahl treffen zwischen den Geschäftsmodellen, die schon so gut sind und so etabliert sind, dass sie sich ganz gut gegen Imitationen behaupten. Und die anderen, die sagen, oh wei, ich habe eine schöne Geschäftsidee, das ist aber relativ einfach und sie ist eigentlich sehr leicht imitierbar. Da führen wir es nicht im Internet vor, sondern hier im Kreise. Und für die hier im Kreise habe ich ein Papier, das ist eine Geheimhaltungserklärung. Das ist die Verpflichtung, dass sie das, was sie hier hören, nicht für sich selbst verwenden. Die Grundregel ist, der etwas vorträgt, bleibt Eigentümer dieses Konzeptes. Und das, was an interessanten zusätzlichen Ideen, Aspekten hier eingebracht wird, geht Ihnen das Eigentümer dessen vor, der hier vorne steht und von mir interviewt wird. Und damit wir dem auch etwas Nachdruck verleihen, müssen das alle Teilnehmer unterschreiben. Das ist eine Geheimhaltungserklärung. Ich empfehle Ihnen übrigens, sich davon eine Kopie mitzunehmen, wenn Sie Ihr Geschäftsmodell wo vortragen. Dann zeigen Sie erstens, dass Sie ein bisschen Profi sind, wenn Sie selber das Gegenüber so eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben lassen, und Sie können auch ein bisschen mehr rechtlich sicher sein, dass Ihre Idee nicht einfach übernommen wird aus dem Gespräch. So viel vielleicht zum Labor. Der Rest ergibt sich vielleicht hier aus den Sitzungen selber. Wir haben heute drei Gäste. Ein Gast, der eigentlich jetzt hier sein sollte, ist im Stau stecken geblieben. Wir organisieren etwas um. Ich werde als zweites interviewen die Frau Schmidt mit einem Hörportal, Audioblog. Aber anfangen tun wir mit Michael Xander. Herr Xander, vielleicht wenn Sie gleich nach vorne kommen. Ich habe Sie kennengelernt als Künstler, als Musiker, und dann haben Sie mir gesagt, es gibt einen tollen Raum, der eigentlich ursprünglich mal Pferdelazarett war, kann man so sagen? Ja. Und aus diesem Pferdelazarett haben Sie etwas sehr Schönes gemacht. Ich kenne es nur aus Beschreibungen. Ich hätte eigentlich längst da sein sollen. Wird mal Zeit, ne? Wird mal Zeit jetzt. Sie müssen es uns beschreiben. Das ist in Kreuzberg, das ist in einem alten Brauereigebäude. Sagen Sie. Genau, das ist in der ehemaligen Schultheißbrauerei. Erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele Menschen hier sind. Das heißt, es sind so viele an Ort und Pöllerstedt interessiert, was ich wunderbar finde. Wir gehen einfach direkt in die Sache. Wir reden nicht über Entrepreneurship, sondern wir machen es. Okay. Also da gibt es einen Raum in der ehemaligen Schultheißbrauerei im Viktoria-Quartier, den ich im Dezember 2004 entdeckt habe, der seit über 10 Jahren leer stand und als Wohnraum vermietet werden sollte. Das ist die ehemalige Kapelle der Schultheißbrauerei mit einer fantastischen Atmosphäre, mit einer hervorragenden Akustik, die mich, als ich das erste Mal diesen Raum betrat, total berührt hat, wo ich gedacht habe, das ist doch ein Geschenk für die Menschheit. Aus diesem Raum muss was gemacht werden, dass Menschen diesen Raum nutzen dürfen. Nutzen können, nämlich das, was meine Geschäftsidee ist, das ist Edutainment, das heißt die Entwicklung und die Verbindung von Lernen und Ausbildung mit Spaß, mit Freude, was eins der größten emotionalen Qualitäten ist, die Menschen überhaupt haben. Das ist Glück, letztendlich. Und dieser Raum bietet allein durch seine Atmosphäre eine wunderbare Möglichkeit, dieses Gut von emotionaler Intelligenz zu nutzen. Ich komme selber aus dem Theaterbereich, beziehungsweise Musikbereich, habe selber Theater geleitet in Köln und habe über die Jahre, weil ich neugierig war, geguckt, wie kann ich Menschen beitragen mit dem, was ich in den letzten 20 Jahren eigentlich so getan habe. Das Ganze hat sich kulminiert eben in dieser Geschäftsidee Edutainment. Die gibt es bereits in den USA vereinzelt, ist kein Beruf in dem Sinne, sondern ist eigentlich eine Tätigkeit. Nämlich die Förderung von Potenzialen, die Entwicklung von Potenzialen durch theatralische Elemente. Und da habe ich verschiedene Trainings, Workshops entwickelt, Coachings entwickelt. Und der Raum in dem Victoria-Quartier ist eine wunderbare Grundlage, wo diese Trainings gemacht werden können, wo aber auch der Raum genutzt werden kann für Selbstausdruck im weitesten Sinne. Ich habe am Sonntag eine berühmte Tänzerin, die sich mal mit Mandala-Tanzen ausprobieren möchte. Das gibt es noch nicht. Und es ist ein Raum, wo sich Menschen ausprobieren dürfen in einer wunderbaren Atmosphäre. Jetzt wollen wir das mal der Reihe nach verstehen. Edutainment. Ja. Education und Entertainment. Edutainment. Genau. So, Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung als Künstler, als Praktiker dieser Sache, bringen Sie Elemente ein, die dieses langweilige Geschäft von Lernen, dieses verschulte Lernen, auflockern in einer ganz anderen Weise. Und da haben Sie einen schönen Raum, das leuchtet uns ein. Und was passiert jetzt genau in diesem Raum anders? Da gibt es Trainingskurse und was passiert dann? Ja, das sind offene Trainings, die ich dort anbiete. Das ist jetzt mein Geschäft. Wo Menschen sich anmelden, die neugierig sind. Die wollen ihre Potenziale entwickeln, entfalten, haben das Gefühl, in ihnen steckt noch mehr, als sie bislang von sich wissen. Also das, was wichtig ist, nicht die kriegen jetzt was dabei gebracht, sie schwätzen die voll mit einem Curriculum, sondern sie sagen, in denen steckt etwas und ich hole das heraus. Genau. Das ist der Sokrates mit der Hebammenkunst, Mäotik, genau. Uralte pädagogische Theorie, wahrscheinlich besser als vieles Moderne. Und Sie sind jetzt dieser Sokrates, der aus den Menschen etwas rausholt. Nun sind das ja viele. Können Sie denn aus den allen gleichzeitig das herausholen, was da in jedem steckt? Ja. Wie macht man das? Indem man die auf die Bühne schickt und spielen lässt wie die Kinder. Sich ausprobieren lässt in den verschiedensten Rollen. Das geht bis hin zu Traumrollen, Wunscherfüllung. Und da kommen die Menschen sich sehr nahe. Weil jeder Mensch ist ein Individuum, das ist klar. Jeder Mensch ist einzigartig und hat irgendwo eine Qualität. Und ich nenne das eine Serviceleistung, eine Dienstleistung, die jeder Mensch anzubieten hat. Jetzt und die ich Bühne Sorge. Ja. ist eine Möglichkeit, und für mich die effektivste Möglichkeit, da möglichst schnell nach dem Minimax-Prinzip ranzukommen. Und ich biete da die Plattform, mehr ist das nicht. Ja. Wertfreies Feedback. Aber so eine Bühne stelle ich mir vor, jetzt muss ich da oben auf die Bühne, ich war nie auf einer Bühne gestanden, da kriege ich erstmal Lampenfieber, fange an, irgendwas da zusammenzustoppeln. Geht das denn so einfach? Genau, das ist dieser Prozess, wo jeder durchgeht, wo jeder sein Selbstvertrauen letztendlich entwickelt und sich selber findet. Dadurch, dass er da durchgeht. Die Angst ist der Weg. Und vor den anderen, wenn ich mich dann blamiere und stecken bleibe? Genau, das ist es ja. Die Kunst der Peinlichkeit. Kunst der Peinlichkeit. Ja. Man kennt es, der Narr ist der Weise, man kennt es aus der Geschichte und letztendlich weiß man das, dass die Angst vor der Peinlichkeit größer ist als die Angst vorm Tode. Das sind Untersuchungen, die wurden gemacht von biochemischen Untersuchungen. Sein Gesicht verlieren heißt das in Asien, ja. Sein Gesicht verlieren, ja. Und da durchzugehen ist immer ein kleiner Angstprozess und Kick, wodurch man aber auch Angst als Qualität, als energetische Qualität schätzen lernt. Und das ist das Gleiche, was man als Unternehmer braucht. Man hat eine Idee und hat eigentlich nur Widerstände oder oftmals nur Widerstände und weiß nicht, Mensch, wo kriege ich eigentlich jetzt die Power her, mich zu anderen Menschen zu behaupten, Bankern gegenüber zu behaupten oder wie auch immer bestehenden Systemen zu behaupten oder einen Lehrer gegenüber zu oder Professoren gegenüber zu behaupten. Und das, diese Kraft, diese Power, die erlebt man dort. Also das sagen Sie so, jetzt ja. Sage ich erstmal, also diese Peinlichkeit, also wenn man nicht gerade schon gestanden ist und vielleicht Lebenszeitbeamter oder so, also das stelle ich mir nicht so einfach vor, dass man aus der Peinlichkeit heraus dann gleich Stärke gewinnt. Ich denke, peinlich ist erstmal peinlich und unangenehm und nicht gerade förderlich. Das Warum? Ist das, was Sie denken, ja. Ich denke falsch. Erklären Sie es mir, wie es richtig geht. Wenn die Erfahrung zeigt, dass es anders ist. vor so vielen Leuten? Also es ist ja, nicht Einzeltherapie jetzt, sondern Sie holen dann jemanden nach vorne, da sind Sie dabei vorne. Ja. Und die anderen gucken zu? Ja. Nee, es ist meistens ein Teamprozess. Die Teilnehmer und die entwickeln miteinander. Und da lernt man ganz schnell die Qualität des Mitmenschen schätzen und kennen. Das ist im Prinzip wie im Sport, eine Fußballmannschaft zum Beispiel, eine Basketballmannschaft. Das Ganze wird verteilt auf viele Schultern oder auf mehrere Schultern. Und aus dem heraus entwickeln sich bei den Menschen, die die Kraft haben, alleine was zu machen, entwickelt sich diese Kraft, das auch dann zu tun. Und die gehen dann als erstes nach vorne? Die gehen als erstes nach vorne oder machen eine Solonummer. Und da geht es eben nicht um falsch und richtig, da geht es nicht um perfekt oder irgendwelche Texte lernen, sondern da geht es um Improvisation, reines Spiel, so wie die Kinder spielen. Und wenn es daneben geht? Dann kriegt man dafür Applaus, weil das ist das, was die Leute im Theater lieben, die Fehler der Schauspieler. Ich habe immer erlebt, wenn man das Ostergedicht aufsagen musste in der Schule und blieb stecken, das war fürchterlich. Genau. Das ist das, was da durchbrochen wird, weil es gibt kein richtig und falsch in dem Sinne. Das ist eine Erfindung von Menschen. Und wenn man sich für diesen Zeitraum von so einem Training mal davon befreit, erfährt man eine ganz neue Dimension. Und dafür sind diese Trainings da, sich zu lösen von dieser Erfindung, ich muss perfekt sein, ich muss es richtig machen, diesen psychologischen Druck, den man so erlebt. Und hat dann eben die Freiheit, auch Sachen peinlich werden zu lassen oder mal daneben zu langen. Und wir nennen das ja dann letztendlich Authentizität. Also ich glaube es Ihnen. Dankeschön. Aber so ein bisschen hätte ich doch Sorge. Also ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt, so in den 70er Jahren, da machte man so Gruppentherapie und dann gab es so eine Bewertung, so bei 17 Leuten, 1